Magica. Hier! Hermann Fischer. Hier! Erwin Kern. Hier! Hans von Markteufel. Hier! Martin Walter. Hier! Josef Höhl. Hier! Ludwig Kuschmann. Hier! Rudolf Berthold.